H.G. Wells. Das rote Zimmer. Ich kann Ihnen versichern, dass es eines äußerst fassbaren Geistes bedürfen wird, um mich zum Fürchten zu bringen, sagte ich und stand mit meinem Glas in der Hand vor dem Feuer auf. Außer mir waren nur noch zwei andere Personen im Zimmer der Haushälterin aus Schloss Lorraine anwesend. Ein älterer Mann mit einem verkrüppelten Arm und eine ältliche Dame. »Es ist ganz Ihre Entscheidung«, erwiderte der Mann mit dem verkrüppelten Arm und blickte mich skeptisch an. 28 Jahre bin ich schon alt«, sagte ich, »und bislang ist mir noch kein Geist begegnet.« Die alte Frau saß regungslos vor dem Feuer und blickte mit weit geöffneten Augen in die Flammen. »Ja«, sagte sie. 28 Jahre haben Sie gelebt und bisher auch noch nie etwas wie dieses Haus mit dem roten Zimmer gesehen, vermute ich. Wenn man noch nicht älter als 28 Jahre ist, hat man noch nicht so viel im Leben entdeckt und auch noch nicht viel bedauert. Sie wiegte den Kopf von einer Seite zur anderen. Ich lächelte, denn mich beschlich der Verdacht, dass die alten Leute den gespenstischen Schrecken ihres Hauses erhöhen wollten, indem sie so geheimnisvoll sprachen. Ich stellte das leere Glas auf dem Tisch ab, schaute mich in dem Raum um und erhaschte in dem seltsam alten Spiegel am Ende des Raumes einen Blick auf mich selbst, seltsam verzerrt und in die Breite gezogen. »Nun«, sagte ich, »falls ich heute Nacht etwas sehen sollte, werde ich etwas dazugelernt haben, denn ich gehe die Angelegenheit vollkommen unvoreingenommen an.« »Es ist ganz Ihre Entscheidung«, betonte der Mann mit dem verkrüppelten Arm noch einmal. Ich hörte das Geräusch eines Gehstocks und schlürfende Schritte auf den Fliesen des Ganges hinter der Tür. Auf einmal quietschten die Türangeln und ein zweiter, ebenfalls alter Mann trat ein. Auf eine Krücke gestützt, gebeugt und faltig, mit einer getönten Brille und hängender Unterlippe vor faulig gelben Zähnen schien dieser Mann sogar noch älter als der andere. Er ging direkt auf einen Sessel auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches zu, setzte sich ungeschickt und bekam einen Hustenanfall. Der Mann mit dem verkrüppelten Arm warf dem Neuankömmling einen kurzen Blick voller Abneigung zu und wiederholte an mich gewandt: »Es ist ganz Ihre Entscheidung.« Die alte Frau allerdings beachtete die Ankunft des Greises gar nicht, sondern hielt ihre Augen weiterhin starr auf das Feuer gerichtet. »Richtig, es ist ganz meine Entscheidung«, bekräftigte ich. Der eben Eingetretene blickte mich aus Augen an, die klein, hell und entzündet waren. Dann begann er wieder zu husten und zu spucken. »Trinken Sie etwas«, empfahl der Mann mit dem welken Arm und schob ihm eine Flasche zu. Der Mann mit der dunklen Brille schenkte sich mit zittrigem Arm ein Glas ein, wobei er die Hälfte davon auf den Tisch verschüttete. Sein monströser Schatten kroch über die Wand und verspottete seine Bewegungen, während er eingoss und trank. Ich musste zugeben, dass ich solch groteske Hausverwalter nie im Leben erwartet hätte. Ich bin der Meinung, dass das Greisenalter etwas Unmenschliches hat, etwas Unwürdiges und Primitives. Tag für Tag scheinen die menschlichen Eigenschaften alte Leute achtlos zu verlassen. Ich fühlte mich unbehaglich in Anwesenheit der drei mit ihrem düsteren Schweigen, ihrer gekrümmten Haltung und der unverhohlenen Unfreundlichkeit, die sie sowohl einander als auch mir entgegenbrachten. Falls Sie, sagte ich, mir jenes Geisterzimmer zeigen mögen, werde ich mich dort gerne einrichten. Der alte Mann mit dem Husten riss seinen Kopf so plötzlich zurück, dass ich zusammenzuckte. Er musterte mich hinter den Brillengläsern ein weiteres Mal mit seinen roten Augen, doch niemand gab mir eine Antwort. Ich wartete eine Minute lang und blickte von einem zum anderen. »Wenn Sie«, sagte ich ein wenig lauter, »mir jenes Geisterzimmer zeigen mögen, werden Sie von der Aufgabe befreit sein, mich zu unterhalten.« »Auf der Fliese vor der Tür steht eine Kerze«, sagte der Mann mit dem verkrüppelten Arm und sah währenddessen auf meine Füße. »Aber falls Sie heute Nacht in das rote Zimmer gehen?« »Ausgerechnet heute Nacht«, unterbrach die alte Frau. »Dann gehen Sie allein dorthin.« »Sehr gerne. Und wohin muss ich mich wenden?« »Laufen Sie ein Stück weit den Flur entlang«, sagte er, »bis Sie zu einer Tür kommen, hinter der sich eine Wendeltreppe befindet. Auf halbem Weg nach oben stoßen Sie auf einen Absatz und eine weitere Tür, die mit einem grünen Tuch verhangen ist. Gehen Sie durch diese Tür und den langen Gang bis zum Ende. Das rote Zimmer befindet sich zu Ihrer Linken am Ende der Stufen.« Ich wiederholte die Wegbeschreibung. Der Mann korrigierte mich in einer Einzelheit. »Und Sie gehen wirklich dorthin?« wollte der Alte mit der dunklen Brille wissen und sah mich erneut zum dritten Mal mit jener seltsamen, unnatürlichen Kopfhaltung an. »Ausgerechnet heute Nacht«, wiederholte die alte Frau. »Deswegen bin ich hierher gekommen«, erwiderte ich und bewegte mich auf die Tür zu. Als ich dies tat, stand der Mann mit der dunklen Brille auf und schlürfte um den Tisch herum, damit er näher bei den anderen und beim Feuer war. An der Tür drehte ich mich um und schaute die alten Leute an, sah, dass sie alle dicht beieinander saßen, dunkle Gestalten vor dem Licht des Feuers, die mich über ihre Schultern hinweg mit angespanntem Ausdruck in ihren uralten Gesichtern anstarrten. »Gute Nacht«, sagte ich und schob die Tür auf. »Es ist ganz Ihre Entscheidung«, wiederholte der Mann mit dem verkrüppelten Arm erneut. Ich ließ die Tür weit offen stehen, bis die Kerze hell brannte, und dann schloss ich sie hinter den alten Leuten und ging durch den kühlen, von Echos erfüllten Flur. Ich muss zugeben, dass die Merkwürdigkeit der drei, in deren Obhut ihre Ladyschaft das Schloss übergeben hatte, und die in dunklen Farben gehaltenen, altmodischen Möbel im Zimmer der Haushälterin, in dem sie sich versammelt hatten, mich trotz meiner Bemühungen, die Fassung zu bewahren, angegriffen hatten. Sie schienen einem anderen Zeitalter anzugehören, einem älteren Zeitalter. Einem Zeitalter, in dem übersinnliche Dinge anders als in dem unsrigen betrachtet wurden und nicht so viel Gewissheit herrschte. Ein Zeitalter, in dem man an Omen und Hexen glaubte und niemand bestritt, dass es Geister gab. Ihr ganzes Dasein war gespenstig, so wie der Schnitt ihrer Kleidung eine Mode, die von längst toten Hirnen ersonnen worden war. Ausstattung und Verzierung des Raums, der sie umgab, waren gespenstig. Ihre Gedanken schienen von vergangenen Menschen zu stammen, die in der Welt von heute eher herumspuken, anstatt an ihr teilzuhaben. Aber ich gab mir Mühe, diese Gedanken zu verscheuchen. Durch den langen, unterirdischen Gang wehte ein Luftzug. Es war kalt und auch staubig. Meine flackernde Kerze warf sich windende Schatten an die Wand und die Echos hallten die Wendeltreppe hinauf und hinunter. Ein Rascheln ließ mich einen Moment innehalten. Ich lauschte, doch um mich herum war nur absolute Stille und so ging ich weiter und öffnete eine mit grünem Tuch verhangene Tür. Ich betrat einen Korridor. Das Mondlicht fiel durch ein großes Fenster und hüllte alles in tiefschwarze Schatten oder in ein silbernes Leuchten. Alles stand ordentlich an seinem Platz. So, als sei das Haus erst gestern, anstatt vor 18 Monaten verlassen worden. In den Wandleuchtern steckten Kerzen, und falls sich so etwas wie Staub auf den Teppichen oder dem polierten Boden angesammelt haben sollte, war er so gleichmäßig verteilt, dass man ihn im Mondlicht nicht erkannte. Ich wollte gerade weitergehen, blieb aber plötzlich stehen. Am Ende der Treppe stand eine Bronzegruppe, die durch die Mauerecke vor mir verborgen wurde. Doch ihr Schatten fiel deutlich auf die weiße Wandverkleidung und wirkte auf mich, als hocke dort jemand, um ihr aufzulauern. Eine halbe Minute stand ich stocksteif da, meine Hand in der Jackentasche, in der sich mein Revolver befand. Aber meine Sinne hatten mir nur einen Streich gespielt und sich vom unheimlichen Spiel der Schatten verwirren lassen. Daraufhin beruhigten sich vorübergehend meine Nerven, sodass mich eine chinesische Porzellanfigur mit lautlos wackelndem Kopf, die auf einem Mahagonitisch stand, beim Vorübergehen kaum erschreckte. Die Tür zu dem roten Zimmer und die Treppe, die zu ihm führte, lagen in einer dunklen Ecke. Ich leuchtete die Nische, in der ich stand, mit der Kerze aus, um alles erkennen zu können, bevor ich die Tür öffnete. Genau hier, dachte ich, war mein Vorgänger also gefunden worden und bei der Erinnerung an diese Geschichte erfasste mich plötzlich eine dunkle Vorahnung. Ich blickte über meine Schulter zu dem Ganymed im Mondlicht und öffnete die Tür des roten Zimmers recht hastig, wobei mein Gesicht halb der bleichen Stille des Treppenabsatzes zugewandt war. Ich trat ein, schloss sofort die Tür hinter mir, drehte den Schlüssel, der in dem Schloss steckte, und blieb mit in die Höhe gehaltener Kerze stehen. Ich überblickte den Ort meiner Nachtwache, das große, rote Zimmer von Schloss Lorraine, in dem der junge Herzog gestorben war. Oder vielmehr, in dem sein Sterben begonnen hatte. Denn er hatte die Tür geöffnet und war kopfüber die Stufen hinabgefallen, die ich gerade erklommen hatte. So endete seine Nachtwache, sein tapferer Versuch, die Geisterlegenden über diesen Ort zu widerlegen. Nie hatte ein Schlaganfall dem Aberglauben einen größeren Gefallen erwiesen, dachte ich. Es existierten jedoch noch andere und ältere Geschichten in Bezug auf das Zimmer. Bis hin zu dem halbwegs glaubhaften Ursprung des Ganzen, dass eine furchtsame Frau durch den scherzhaften Versuch ihres Mannes, sie zu erschrecken, tragisch zu Tode gekommen sei. Die Erzählungen über den weitläufigen, abgedunkelten Raum waren durchaus nachvollziehbar, wenn man ihn sich ansah mit den im Schatten verborgenen Erkerfenster und den vielen Nischen. Diese schwarzen Winkel und Schatten waren die nahrhafte Dunkelheit, aus der solche Geschichten und Legenden entspringen. Angesichts der Größe des Zimmers war meine Kerze nur eine kleine Flammenzunge, die nicht einmal sein gegenüberliegendes Ende erreichte. Und jenseits der kleinen Insel aus Licht ließ sie ein Meer von Geheimnissen und finsteren Andeutungen zurück. Ich entschied, sofort eine systematische Untersuchung des Raumes vorzunehmen und alle verrückten Vorstellungen über seine Geheimnisse zu verjagen, bevor sie von mir Besitz ergreifen mochten. Nachdem ich mich vergewissert hatte, die Tür geschlossen zu haben, ging ich durch das Zimmer, sah hinter jedes Möbelstück, schlug die Bettdecke zurück und zog die Vorhänge weit auf. Ich öffnete die Fensterläden und überprüfte, ob alle Fenster auch verriegelt waren, bevor ich die Läden wieder schloss. Dann beugte ich mich vor, um in den Kamin hinaufzuschauen und klopfte danach die Wände ab, um nach geheimen Räumen zu suchen. Zwei große Spiegel standen in dem Raum, neben denen sich jeweils zwei Kerzenständer befanden. Auf dem Kaminsims standen in chinesischen Porzellanhaltern Kerzen aufgereiht. Ich zündete eine nach der anderen an. Im Kamin lag Holz für ein Feuer. Ich entzündete es, um jeglichem Frösteln vorzubeugen, und als es gut brannte, stand ich mit dem Rücken zum Feuer und betrachtete den Raum erneut. Ich hatte einen Sessel und einen Tisch herbeigezogen, um vor mir eine Art Barrikade aufzubauen, und meinen Revolver griffbereit darauf abgelegt. Meine genaue Untersuchung hatte mir gut getan, aber ich empfand die Dunkelheit in den entfernteren Ecken des Raumes und die völlige Stille immer noch als zu gefährlich und anregend für Nerven, Sinne und Vorstellungskraft. Auch das Nachhallen des knisternden Feuers trug nicht zu meiner Beruhigung bei. Vor allem der Schatten in der gegenüberliegenden Bettnische war wie ein schwer zu beschreibendes Wesen, wie ein dort lauerndes, lebendiges Ding. Bei Einsamkeit und Stille sind solche Gedanken nur schwer zu bändigen. Also ging ich kurz entschlossen mit einer Kerze zu der Stelle, um zu prüfen, ob nichts dort lauerte. Ich stellte die Kerze vor die Bettnische auf den Fußboden und beließ sie dort. Mittlerweile war ich äußerst nervös und angespannt, obwohl mir bewusst war, dass es für diesen Zustand keinen erklärbaren Grund gab. Mein Verstand war gänzlich klar. Ich sagte mir, dass nichts Übernatürliches geschehen würde, und zum Zeitvertreib begann ich ein paar Reime über die Ursprungslegende dieses Ortes zu spinnen, ganz im Stil von Thomas Inglesby. Ein paar davon sprach ich laut aus, aber die Echos waren unangenehm. Aus diesem Grund gab ich nach einer Weile auch ein Selbstgespräch auf, in dem ich mir versicherte, dass es keine Geister und Spukhäuser gäbe. Meine Gedanken wanderten zu den merkwürdigen drei alten Menschen im Erdgeschoss zurück und ich versuchte, mich auf dieses Thema zu konzentrieren. Das düstere Rot und Schwarz des Raumes beunruhigte mich und trotz der 7 Kerzen breitete sich kaum Helligkeit aus. Diejenige, die an der Bettnische stand, flatterte unruhig in einem Windzug. Schatten tanzten wie kleine Kobolde im Schein des Feuers und ich beschloss, noch zusätzlich Kerzen, die ich im Gang gesehen hatte, zu holen. Ich zündete sie an und stellte sie dorthin, wo die Schatten am dunkelsten waren. Ein paar auf dem Boden und einige in die Fensternischen. Zum Schluss hatte ich 17 Kerzen so verteilt, dass auf jeden Zentimeter des Zimmers das Licht mindestens einer Kerze fiel. Der Raum war jetzt vollständig hell erleuchtet. Wenn der Geist erschien, dachte ich, müsste ich ihn warnen, nicht über die Kerzen zu stolpern. Die kleinen, strahlenden Flammen hatten etwas Fröhliches und Beruhigendes an sich. Und die Dochte zu kürzen gab mir eine Aufgabe, die mir dabei half, mir die Zeit zu vertreiben. Dennoch lastete die drückende Erwartung, was die Nachtwache mit sich bringen würde, schwer auf mir. Nach Mitternacht erlosch die Kerze an der Bettnische plötzlich und der schwarze Schatten eroberte die Stelle zurück. Ich hatte nicht beobachtet, wie die Kerze ausging. Ich drehte mich einfach um und sah, dass dort wieder die Dunkelheit war, so wie jemand erschrickt, der unerwartet einen Fremden antrifft. Meine Güte! Sagte ich laut. Was für ein starker Windzug! Ich nahm die Streichhölzer vom Tisch und durchquerte den Raum ganz entspannt, um wieder Licht in die Nische zu bringen. Das erste Streichholz entzündete sich nicht, und als ich mit dem zweiten Erfolg hatte und mich hinabbeugte und die Kerze anzündete, schien etwas vor mir an der Wand zu flimmern. Ich drehte den Kopf herum und sah, dass die zwei Kerzen auf dem kleinen Tisch neben dem Kamin nicht mehr brannten. Ich erhob mich sofort. Seltsam, sagte ich. Habe ich das in einem Anflug von Verwirrtheit selbst getan? Ich ging zurück und zündete eine der Kerzen wieder an. Während ich dies tat, sah ich die Kerze in der rechten Halterung neben einem der Spiegel flackern und verlöschen. Gleich darauf folgte die nächste. Es bestand kein Zweifel. Die Flamme verschwand, als ob der Docht plötzlich zwischen Finger und Daumen zerdrückt worden sei, sodass er weder rauchte noch glühte, sondern einfach schwarz wurde. Während ich sprachlos dastand, ging die Kerze am Fuß des Bettes aus und die Schatten machten einen weiteren Schritt auf mich zu. Eine Kerze nach der anderen auf dem Kaminsims erlosch vor meinen Augen. Das kann doch nicht sein. Was passiert hier? In diesem Moment ging die Kerze auf dem Schrank aus, gefolgt von jener, die ich an der Bettnische wieder entflammt hatte. Ich entzündete erneut ein Streichholz. Meine Hände zitterten so stark, dass ich die raue Seite der Streichholzschachtel zweimal verfehlte. Als der Kamin wieder aus der Dunkelheit auftauchte, waren schon zwei Kerzen an einem weiter entfernten Fenster verhaucht. Ich zündete die großen Spiegelkerzen und die auf dem Boden nahe der Tür noch mit demselben Zündholz an, womit ich kurz die Kontrolle über das Licht zurückgewann. Aber dann gingen in einem Schwung vier Lichter in unterschiedlichen Ecken des roten Zimmers gleichzeitig aus. Ich zündete hastig ein weiteres Streichholz an und überlegte zögerlich, wohin ich damit gehen sollte. Während ich noch ratlos stehen blieb, schien eine unsichtbare Hand die zwei Kerzen auf dem Tisch zum Erlöschen zu bringen. Mit einem Schreckensschrei sprang ich zur Bettnische, dann in die Ecke, dann zum Fenster, zündete drei Kerzen an, während zwei weitere am Kamin ausgingen. Dann fiel mir etwas Besseres ein. Ich legte die Streichhölzer auf die eiserne Kassette in der Ecke und nahm den Kerzenleuchter neben dem Bett in die Hand. Auf diese Weise musste ich nicht erst Streichhölzer anzünden. Doch das Erlöschen der Lichter ging beständig weiter und die Schatten, gegen die ich kämpfte und die mir Angst machten, kehrten zurück und näherten sich mir. Zunächst aus der einen Richtung, dann aus der anderen. Das Grauen angesichts der sich ausbreitenden Dunkelheit machte mich regelrecht wahnsinnig und ich verlor meine Selbstbeherrschung. Keuchend sprang ich von Kerze zu Kerze und versuchte vergeblich, mich gegen die gnadenlos näherkommende Dunkelheit zu wehren. Mit meinem Bein stieß ich gegen den Tisch, warf einen Stuhl um, stolperte, stürzte und riss dabei das Tischtuch herunter. Jetzt erloschen auch die beiden letzten Kerzen. Aber noch gab es ein Licht in dem Zimmer, ein rot glühendes, das die Schatten von mir fernhielt. Das Kaminfeuer. Ich drehte mich zu den in den glühenden Kohlen tanzenden Flammen um, die rote Strahlen auf die Möbel warfen. Ich ging zwei Schritte auf das Kamingitter zu. Aber da, die Flammen erstarben. Absolute Dunkelheit umgab mich, hüllte mich in ihre erstickende Umarmung ein, nahm mir die Sicht und raubte mir, was in meinem Gehirn an Vernunft noch übrig war. Panik überfiel mich. Ich wedelte hilflos mit den Armen, um die erdrückende Dunkelheit zu vertreiben und schrie mit hoher Stimme, so laut ich konnte. Einmal, zweimal, dreimal. dann muss ich wohl aufgestanden sein. Ich weiß noch, dass ich plötzlich an den mondbeschienenen Flur dachte und mit gebeugtem Kopf und vor dem Gesicht verschränkten Händen rannte ich auf die Tür zu. Aber ich hatte vergessen, wo genau sich die Tür befand und stieß mich heftig an einer Kante des Bettes. Ich taumelte zurück, wandte mich um und lief gegen ein weiteres klobiges Möbelstück. Ich erinnere mich vage, wie ich mich mehrfach in der Dunkelheit verletzte, mich hilflos bemühte, aus dem Raum zu entkommen und dabei vor Panik laut schrie. Es folgten ein kräftiger Schlag gegen die Stirn und das schreckliche Gefühl zu fallen, das eine Ewigkeit andauerte. Ich bemühte mich ein letztes Mal verzweifelt auf den Beinen zu bleiben. Anschließend kann ich mich an nichts mehr erinnern. Bei Tageslicht öffnete ich die Augen. Mein Kopf war notdürftig verbunden und der Alte mit dem verkrüppelten Arm betrachtete mein Gesicht. Ich sah mich um und versuchte mich zu erinnern, was geschehen war, jedoch zunächst ohne Erfolg. Ich ließ meinen Blick wandern und bemerkte die alte Frau, die nun nicht mehr geistesabwesend wirkte und ein paar Tropfen Medizin aus einem kleinen blauen Behälter in ein Glas tropfen ließ. »Wo bin ich?« fragte ich. »Sie kommen mir bekannt vor, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wer Sie sind.« Sie öffnete den Mund und ich hörte von dem gespenstischen roten Zimmer, wie jemand, dem eine Geschichte erzählt wird. »Wir haben Sie im Morgengrauen gefunden«, sagte der Mann, »und auf Ihrer Stirn und den Lippen klebte Blut.« Nur ganz langsam kehrte meine Erinnerung an das Geschehene zurück. »Glauben Sie nun«, fragte der alte Mann, »dass es in dem Zimmer spukt?« Er sprach nicht mehr wie jemand, der mit einem Eindringling redet, sondern wie jemand, der einen gebrochenen Freund bedauert. »Ja«, flüsterte ich, »in dem Zimmer spukt es.« »Und Sie haben es gesehen?« »Wir, die wir hier schon unser ganzes Leben lang wohnen, haben niemals hineingeschaut. Das haben wir uns nie getraut. Sagen Sie, ist es wirklich der alte Graf, der...« »Nein, der ist es nicht.« »Ich hab's euch doch gesagt«, meinte die alte Dame und hob das Glas in ihre Hand. »Es ist die arme junge Comtesse, die sich fürchtete und...« »Nein, auch sie nicht.« »In dem Zimmer haust weder der Geist des Grafen noch der Comtesse. Nein, gar kein Geist. Vielmehr ist es etwas Schlimmeres, weitaus Schlimmeres.« »Was denn?« fragte die Alte. »Das Schlimmste aller Dinge, die uns arme Sterbliche heimsuchen können«, sagte ich. »Und das ist, in all ihrer Nacktheit, die Angst. Angst ohne Antlitz oder Geräusch. Angst, die sich vernunftlos ausbreitet, die uns überwältigt und mit Dunkelheit überzieht. Sie folgte mir durch den Gang, kämpfte mit mir in dem Zimmer.« Ich verstummte abrupt. Eine Zeit lang schwiegen wir alle. Ich betastete vorsichtig meinen Verband. Jetzt seufzte der Mann mit der dunklen Brille und sprach: »Das ist es. Ich wusste es. Eine dunkle Macht. Einer Frau einen solchen Fluch aufzuerlegen. Die Angst lauert beständig in dem Zimmer. Man kann sie tagsüber spüren, sogar an einem hellen Sommertag, in den Wandbehängen, den Gardinen. Egal wohin man sieht, sie lauert stets hinter einem. In der Abenddämmerung kriecht sie durch den Flur und folgt einem, sodass man sich nicht traut, sich umzudrehen. Im roten Zimmer haust diese Angst. Diese dunkle Angst, die so lange bestehen wird, wie dieses Haus der Sünde steht.«